Gedanke. Wer sich gefragt hat, wie das Dasein als Mensch und das damit verbundene Leben zu führen sein wird, der sollte sich auf seinen Weg besinnen, den er in diesem Leben schon gegangen ist. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Reiter, bleib bei deinem Rappen. Jeder Mensch hat etwas für sich, das ihm zu einem guten Leben verhilft. Das möchten wir bewahren. Wir erhalten das Gute für uns nach Möglichkeit. Das Gelingen wird bezeugen, dass unser Handeln zu etwas getaugt hat. Damit haben wir jetzt schon einmal ein paar der variablen Größenordnungen eingeführt. Das Gelingen als Merkmal des Möglichen. Das Gute als Anhaltspunkt zur Erhaltung des Gegebenen. Die Handlung des Menschen in ihrer tangentialen Angliederung an das Bestehende. Diese durchweg mathematischen Spielereien sollten uns weiterhelfen. Was wir erkannt haben, das benennen wir an der dafür vorgesehenen Stelle und erhalten so den Zutritt zu weiterer und auch verbesserter Behandlung. Edel sei die Seele des Menschen. Sein Geist werde von ihr als Werkzeug eingesetzt, um im Leben das zu erhalten, was von uns gebraucht wird. Da rechnen wir spitz auf Knopf und sehen den Geist als die vermittelnde Ebene zwischen Seele und Leib an. Was am Menschen aufzufinden ist, das verkörpert er auch. Wir sind alle auf etwas festgelegt, was wir schon mehr oder minder gut erkannt haben. Die uns bekannten Dinge setzen wir mit den eigenen Erfahrungen gleich und lassen uns darauf ein, es zu erklären, wie etwas auf uns gewirkt hat. Dabei sind die Schriften entstanden, die hier und auch andernorts gefunden werden können. Diese Werke dienen zu einem Selbststudium und werden sonst für nichts anderes eingesetzt. Es gilt, den Menschen zu befähigen. Er sollte die Gabe erhalten, die es ihm ermöglicht, in diesem Dasein klarzukommen. Alles Weitere ergibt sich von allein, sobald der Mensch erfahren hat, dass es gut sein wird, das Bekannte einzuhalten und daraus zu lernen, welche Lektionen das eigene Dasein als Mensch bei ihm ausgelöst hat. Die Zuordnung einer Eingabe zu einem bestehenden Konstrukt aus Gedanken und Ideen wird kein leichtes Unterfangen sein, aber sie ist erforderlich. Wer sich aufgemacht hat, in dieser Welt zu bestehen, der muss sich auch mit seinem Leben in ihr befassen.